Das Blatt drehte sich aber bald wieder. Schon wenige Jahrzehnte später erhoben sich auch gegen Mabillon-Gegner die Germonisten, genannt nach ihrem Führer, dem Jesuiten Germon, und erklärten wieder sämtliche älteren Urkunden für gefälschte Machwerke und alle von Mabillon daraus gewonnenen diplomatischen Regeln als gänzlich wertlos. Nun traten wieder die Ordensbrüder Mabillons auf den Plan. In der Kongregation St. Maur vereinigten sich ein ganzer Stab von diplomatischen Gelehrten zu dem Zweck, die Durchprüfung der alten Urkunden noch einmal mit aller Gründlichkeit vorzunehmen. In den Jahren 1750 bis 1756 erschien als die Frucht solcher genossenschaftlichen Forscherarbeit das sechsbändige Werk Nouveau Trait de Diplomatique. Und was kam Neues und Sicheres bei diesen Arbeiten heraus? Mit vielen Worten sprechen die Mauriner dasselbe aus, was ihr großer Vorgänger Mabillon kurz und bündig zum Ausdruck gebracht hatte. Von einer absolut sicheren Methode kann auch bei ihnen nicht die Rede sein. Ein Umstand ist bemerkenswert. Es sind keine unabhängigen Gelehrten, denen wir die Fundierung der Urkundenwissenschaft verdanken. Es haben auch nicht rein wissenschaftliche Erwägungen den ersten Anstoß gegeben, sondern die Diplomatik erwuchs aus sehr praktischen Ursachen. Das trifft ja bei allen Wissenschaften zu, aber keiner wissenschaftlichen Disziplin haftet durch Geburt und aus dem praktischen Zweck so viel von Erbfehlern und Gebresten an, als der Geschichtswissenschaft und insbesondere der Urkundenforschung. Wir aber unterstreichen noch einmal die Tatsache, dass von den ersten Anfängen der Diplomatik an bis in unsere Tage alle angewandten Untersuchungsmethoden die merkwürdige Eigenschaft zeigen, zu sich widersprechenden Ergebnissen zu führen. Drittes Kapitel: Zahl, Urheber und Zweck der mittelalterlichen Urkundenfälschungen. Alle Geschichtsquellen besitzen nur historischen Wert, wenn ihre Echtheit feststeht. Das gilt von den Urkunden so gut wie von den literarischen Quellen. Die Prüfung der mittelalterlichen Diplome auf ihre Echtheit ist daher von Mabillon an die große Aufgabe der Urkundenforscher gewesen. Wir haben nun das erste Mal bei der Erwähnung Papebruchs von unechten, das heißt gefälschten Urkunden gehört. Papebruch erklärte ja fast den gesamten Bestand der älteren mittelalterlichen Urkunden für unecht. Seine Gegner fanden mit ihren Methoden, dass gerade umgekehrt die von Papenbruch als echt hingestellten Diplome gefälschte Machwerke seien. Wir wollen nun einmal die Zwischenzeit überspringen und die heutigen Forscher fragen: Habt ihr mit euren neuen, blanken Methoden ebenfalls Urkundenfälschungen festgestellt? Und wie viele? Und wie denkt ihr euch die Entstehung dieser Fälschungen? Es ist nötig, den Leser etwas vorzubereiten. Er wird von erstaunlichen Dingen hören. Die Tatsache, dass im Mittelalter Urkundenfälschungen vorgekommen sind, dürfte keinem gebildeten Menschen unbekannt geblieben sein. Ohne sonderliche Aufregung pflegt der Laie das Faktum zu registrieren, zumal er sich die Zahl der Fälschungsfälle vorstellt wie große Seltenheiten, wie einzelne weiße Raben unter einer großen schwarzen Vogelschar. Er wird nun aber zweifelnd an seine Stirne fassen, wenn er von folgenden Beispielen und Zahlen liest, die als kleine Auswahl aus den Veröffentlichungen der letzten Jahrzehnte dargeboten werden. H. Breslau gibt uns einen prozentualen Überblick. Es sind von den uns überlieferten Diplomen der Merowinger fast 50%, von denen der ersten vier Karolinger etwa 15%, von denen der ersten sächsischen Könige etwa 10% gefälscht. H. Hoffmann gibt folgende Übersicht: Von den 262 Urkunden des Kaisers Karls des Großen sind nicht weniger als 98, das heißt fast zwei Fünftel, völlig gefälscht. Weiter zählt er auf den Namen Heinrichs des Ersten 2, Ottos des Ersten 31, Ottos des Zweiten 8, Ottos des Dritten 13, Heinrichs des Zweiten 25, Konrads des Zweiten 13 Urkunden als Fälschungen. An anderen Orten erfahren wir, sämtliche Karolinger Urkunden des Bistums Osnabrück, es sind ihrer 8, und noch zwei Urkunden Ottos des Ersten von dort sind Fälschungen. Von den ersten 12 ältesten gandersheimischen Urkunden sind 7 falsch. Von weit über 100 Urkunden, meist des 11. und 12. Jahrhunderts, es handelt sich hier vornehmlich um Passauer Bischofsurkunden, werden an 50 Urkunden als unecht oder verunechtet erwiesen. Von 13 älteren Urkunden des Klosters Klingenmünster sind 9 Fälschungen. Hartung hält Umschau über den älteren Urkundenbestand mehrerer bedeutender Klöster und Kirchen und spricht betreffs Hersfeld, Gandersheim, Hamburg-Bremen, Corvey, Quedlingburg, Pfeffers, Stablo usw. so von der unglaublichen Zahl der Fälschungen. Allein in Band 37 des neuen Archivs werden folgende Fälschungsfälle angeführt. Seite 325 die Gradenser Fälschungen. Seite 369 die Urkundenfälschungen des Abtes Bernhard Buchinger. Seite 370 Fälschungen in den Abteien Ober- und Niedermünster. Seite 145 unechte Passauer Bischofsurkunden. Seite 871 gefälschte Kaiserurkunde von Aquileia. Der Band 48 des neuen Archivs berichtet folgende Fälle. Seite 253 Fälschung für Hamm in Worden. Seite 275 Fälschungen der Klöster Muri und Engelberg. Seite 282 Reinhardsbrunner Fälschungen und Fälschungen im Kloster Blasien-Nordheim. Seite 284 Urkundenfälschungen des Klosters Abdinghof in Paderborn und Fälschungen des Klosters Fulda. Seite 289 Fälschungen des Klosters St. Trudpert. Seite 298 Brieffälschungen in Litauen. Seite 422 Fälschungen in den Bamberger Klöstern Prüfening und Gleink. Diese Liste bisher entdeckter Urkundenfälschungen könnte man noch geraume Zeit fortsetzen und, sollte sie vollständig werden, einen kleinen Band mit Fälschungsfällen füllen.